Bravo. In Halle sagt man ja, wenn was zu Ende ist, das war's. Das ist aber nicht so gutes Deutsch. Wir sagen, heute ist die Deutschstunde zu Ende. Wer Zeit hat und wer Lust hat, kommt am Freitag um 10 Uhr. Ja. Dahin. Bleibst du länger in Halle? Will you stay in Halle a little bit longer? One month. Danke schön. Better than nothing. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.